Live von der Peisnitzinsel in Halle. We'll be right back. Turntable Days 2004 Festival Radio. Live von der Peisnitzinsel in Halle. Thank you. Sputnik Picturizer. Eure Partybilder auf sputnik.de.